der Neusser Altstadt, wo die Gassen sich zwängen, wo Schatten wie Klauen an Mauern sich drängen. Da steht ein Haus, unscheinbar und grau, verborgen dem Lichte im nächtlichen Tau. Doch wer über die Schwelle den ersten Schritt setzt, spürt bald, wie die Stille die Nerven zerfetzt. Ein Hauch auf der Wange, wie Eiswind so kalt, ein Echo von Schritten so uralt an Gestalt. Schau nicht hinauf, wo die Fenster blind starren, wo Ratten im Gebälk an den Sünden noch scharren. Niemand bleibt dort, kein Lachen verweilt, wenn das Knarren der Treppe die Finsternis teilt. Du meinst, du bist allein, im Haus der toten Tränen wird das nie so sein. Doch der Schatten dort vorne aus Hass nur geboren, aus Schmerzen geformt, aus der Hölle erkoren. Obwohl niemand geht, zieht dort eine Last und Türen entgleiten dem eisigen Gast. Fenster schlagen auf mit Gewalt in der Nacht, kein Docht hält die Flamme, wenn dunkel erwacht. Und aus einer Kammer seit Ewigkeiten verschlossen rinnt leises Weinen wie Gift ausgegossen. Hier geht die Tat nie vorbei. O Haus der Verdammnis, kalt und verflucht, wo die Seele im Dunkel die Ewigkeit sucht. Was ist dort geschehen? Ein Mord, eine Schand. Ein Kind, das im Dunkeln kein Erbarmen mehr fand. Man flüstert von Messern, man flüstert vom Strick, von einem verlorenen, flehenden Blick. War es Verrat oder brennende Wut? Der Boden ist durstig, er trank einst das Blut. Kein Name blieb übrig, nur das Echo der Qual. Das Haus spielt die Morde noch tausendmal. Jeder Riss in der Wand, ein stummes Geständnis. Das Mauerwerk selbst wird zum ewigen Gefängnis. Ein Priester erschien mit dem Kreuz in der Hand, sprach heilige Worte, das Weihwasser floss. Doch das Grauen nur lachte, als es Türen verschloss. Die Möbel besessen, sie flogen im Kreis. Der Odem des Teufels macht das Blut dir zu Eis. Ein Schatten riss brüllend das Kreuz von der Wand. Der Mann Gottes zitternd, am Abgrund stand er. Er betetete laut in der grausigen Nacht, bis das Toben erlosch und die Stille erwacht. Er sprach zwar den Segen, er bannte die Not. Doch der Geruch in den Zimmern blieb faulig nach Tod. Es lebt, es wacht, es dürstet nach Blut. Ein Haus aus Schuld, aus Zorn und aus Wut. Die Steine sind Zeugen, sie tranken den Schrei. Hier geht kein Gespenst, hier geht die Tat nie vorbei. O Haus der Verdammnis, kalt und verflucht, wo die Seele im Dunkel die Ewigkeit sucht. Glaubst du an Gott oder glaubst du an Stahl? Das Haus sich nicht schert über deine Moral. Man sagt, es sei ruhig, der Bann sei vollbracht. Doch geh nur hinein im Dunkel der Nacht. Hörst du das Kratzen tief hinter dem Stein? Das Weinen des Kindes flüstert. Licht geht nun aus, betritt niemals, niemals dieses Haus. Denn manche, die spüren es heute noch beben, als würde ein Atem am Mauerwerk kleben. Es schweigt nur, es wartet auf dich.